Guten Abend. Zu den Siegern der Geschichte zählten sie sich selbst, die führenden Politiker und Militärs des damaligen Warschauer Pakts. Und im Auftrag der Führungsmacht in diesem Vertragssystem hatten sich auch die DDR-Streitkräfte auf den Krieg einzustellen, in Planspielen diesen vorzubereiten. Das war bei der NATO, dem Vertragssystem des Westens, nicht anders. Mit einem gravierenden Unterschied allerdings: Im Westen wurde der Verteidigungskrieg geübt und geprobt, im Osten dagegen, im Warschauer Vertragssystem, hat man noch bis 1989 den Angriffskrieg auf den Westen geplant, vorbereitet und geübt. In ein paar Tagen wollte man am Rhein sein, in ein paar Wochen am Atlantik. Dabei sollte West-Berlin quasi nebenher eingesackt werden, das Gebiet, das Walter Ulbricht einst die westlichen Vororte der Hauptstadt der DDR genannt hatte, das, wenn es nach dem Willen Chruschtschows gegangen wäre, Ende der 50er Jahre als selbstständige, entmilitarisierte freie Stadt zum dritten deutschen Teilstaat werden sollte, dessen Lebensfähigkeit die Kommunisten in Ost-Berlin und anderswo ständig ärgerte. West-Berlin war in der Tat so etwas wie ein Pfahl im Fleisch der DDR. Andererseits aber auch eine Insel, die sich das Meer ringsherum nicht zum Feind machen durfte. Deshalb die Vertragspolitik, das Vier-Mächte-Abkommen von 1971. Die Ost-West-Entspannung hielt die Verantwortlichen jedoch nicht davon ab, die Aggression wenigstens auf dem Papier zu planen. Im Gefolge der militärischen Eroberung West-Berlins sollte die Stadtsicherheit den Kampfverbänden nachfolgen. Otto Wenzel aus Berlin hat die entsprechenden Papiere für uns aufbereitet. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Stasi, plante im Jahre 1985 minutiös die politische Machtübernahme in West-Berlin. Genaue Anweisungen dazu enthielt das am 5. August vom Leiter der Bezirksverwaltung BV Berlin dieses Ministeriums, Generalleutnant Schwanitz, unterzeichnete Dokument Linienspezifische Aufgaben der BV Berlin. Schwanitz wurde noch im selben Jahr zu einem der vier Stellvertreter von Stasi-Chef Mielke ernannt und vom letzten SED-Ministerpräsidenten Modrow im November 1989 zum Leiter des Amtes für nationale Sicherheit im Kabinettsrang gerufen. Das Schwanitz-Papier nannte unter anderem folgende Hauptaufgaben, die zu lösen waren. Die bedeutsamen Zentren des Feindes sollten besetzt werden. Darunter wurden Geheimdienstobjekte, Polizeidienststellen, die Stabsstellen der Verwaltungen, die Konzernzentralen, die Zentralen von Parteien und Organisationen und Wissenschaftszentren verstanden. Eine Liste von 170 Westberliner Objekten, die auch die Einrichtungen der Alliierten enthielt, war schon 1978 angefertigt worden. Die Stasi sollte die Funktionstüchtigkeit aller lebenswichtigen Bereiche und der wichtigsten Produktionsstätten sorgen. Gemeint waren insbesondere Vorratslager und Reservedepots, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke, Einrichtungen der Post, des Nachrichten- und Verkehrswesens, des Rundfunks und Fernsehens. Banken, Wertpapierdepots, technische und wissenschaftliche Dokumentationen, die Bundesdruckerei, Museen, Galerien und Bibliotheken sollten sichergestellt und vor Diebstahl und Zerstörung gesichert werden. Sofort verhaftet werden sollten leitende Polizeibeamte, Spitzenpolitiker und Beamte, Geheimdienstmitarbeiter, Geheimnisträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie den Kommunisten missliebige Journalisten und Verbandsfunktionäre. Sie sollten in Internierungslagern verhört und mit den so erlangten Informationen sollten Fahndungsprogramme erarbeitet werden, um untergetauchte Feindkräfte unschädlich zu machen, wie es im Schwanitz-Papier wörtlich hieß. Die Stasi rechnete mit einem politischen Widerstand. Zu seiner Bekämpfung sollten inoffizielle Mitarbeiter aus Ost-Berlin und West-Berlin eingesetzt werden. Zugleich sollte eine kommunistische Verwaltung eingesetzt werden. In der Stasi-Sprache Unterstützung beim Aufbau demokratischer Organe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Diese sollten vor feindlichen Verleumdungen und terroristischen Anschlägen geschützt werden. Geschützt werden sollte übrigens auch das bestehende Grenzregime, was beweist, dass die Mauer nach der kommunistischen Machtübernahme zunächst weiter bestehen sollte. Wie konkret die Stasi-Planungen waren, geht daraus hervor, dass jeder der 12 Westberliner Bezirke eine Kreisdienststelle erhielt, wie die Kreise der DDR. Sie hatte zwischen 42 und 47 Planstellen. An der Spitze stand ein Oberstleutnant oder Major. Den in der Gaukbehörde gefundenen Stellenplänen können wir die Dienststellung, den Dienstgrad, den Namen, den Vornamen und die 12-stellige Personenkennzahl jedes Stelleninhabers entnehmen. Die ersten 6 Stellen sind das Geburtsdatum. Die 12 Kreisdienststellen unterstanden der Führungsgruppe für West-Berlin, die auch als Verwaltung B2 bezeichnet wurde, mit einem Oberst an der Spitze, seiner Sekretärin war Unterleutnant, und 80 Planstellen, von denen schon 65 besetzt waren. Das Organisationsschema der Führungsgruppe sah unter anderem 5 Operativgruppen vor. Sie entsprachen Hauptabteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit und Abteilungen der Bezirksverwaltungen, sogenannten Linien. Es handelte sich um die Linien 2, Spionageabwehr, 7, Sicherung der Organe des Ministeriums des Innern, 18, Sicherung der Volkswirtschaft, 19, Sicherung des Verkehrswesens und die berüchtigte Linie 20. Diese durchdrang mit ihren inoffiziellen Mitarbeitern alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Von den 604 für West-Berlin vorgesehenen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern waren 343 Offiziere. Die politische Machtübernahme durch die Stasi sollte einhergehen mit der militärischen Eroberung der Stadt. Schon im zweiten Satz des Schwanitz-Papiers ist von der Koordinierung der Arbeit mit den Kommandeuren der Organe des Zusammenwirkens die Rede. Aus Dokumenten, die von Bundeswehroffizieren seit dem 3. Oktober 1990 in Archiven des DDR-Ministeriums für nationale Verteidigung gefunden wurden und Gesprächen mit ehemaligen Offizieren der Nationalen Volksarmee, NVA, kann man rekonstruieren, wie das ablaufen sollte. Man rechnete auf der Gegenseite mit 12.000 alliierten Soldaten und 6.000 Westberliner Bereitschaftspolizisten. Die Stärke der eigenen Kräfte sollte etwa 32.000 betragen. Das Stadtgebiet wurde in die Sektoren 1 und 2 eingeteilt. Die Grenzlinie verlief von Konradshöhe im Nordwesten bis Lichtenrade im Süden. An ihr sollten die von Westen und Osten vorrollenden Streitkräfte zusammentreffen. Zuerst an der Kaiserdammbrücke in der Nähe des Senders Freies Berlin. Damit wäre West-Berlin gleich zu Beginn der Operation in 2 Teile zerschnitten worden. Nach der Einnahme der Flughäfen Tegel und Tempelhof durch Kompanien des Luftsturmregiments 40 und des 34. Transporthubschraubergeschwaders der NVA sollte der Einmarsch beginnen. An ihm waren neben der 6. motorisierten Schützenbrigade der sowjetischen Streitkräfte und der 1. motorisierten NVA-Schützendivision, einer Pionierbrigade und einer Artilleriebrigade der Nationalen Volksarmee 9 Grenzregimenter, 2 Volkspolizeibereitschaften und 8 Kampfgruppenbataillone beteiligt. Der Oberbefehl lag beim Kommando der Landstreitkräfte in Wildpark West bei Potsdam. Dort war der Hauptgefechtsstand. Ein sogenannter Wechselgefechtsstand befand sich in einer Bunkeranlage in der Nähe von Blankenfelde im Süden von Berlin. Zum Verständnis des Gesagten ist es erforderlich, etwas über den Kampfwert der nicht zur Nationalen Volksarmee gehörenden DDR-Streitkräfte zu sagen. Die Grenzregimenter galten als militärische Elite, waren mit schweren Waffen, Geschützen, Schützenpanzerwagen ausgerüstet. Die Volkspolizeibereitschaften hatten unter anderem die Aufgabe, die eigenen Operativverbände beim Vormarsch ins Hinterland des Gegners zu decken und verfügten über Schützenpanzerwagen, Feldgeschütze, Granatwerfer und schwere Maschinengewehre. Sie nahmen an Manövern des Warschauer Paktes teil. Das galt auch für die schweren Kampfgruppenbataillone der Bezirksreserve, die mit Packgeschützen, schweren Granatwerfern, schweren Maschinengewehren und leichter Flak ausgerüstet waren. Die geschilderten militärischen Operationen waren ein Teil der Gesamtstrategie des Warschauer Paktes, die die Eroberung Mittel- und Westeuropas vorsah. Wie Verteidigungsminister Hoffmann bei seiner Berichterstattung über die Übung Sojus 83 dem Nationalen Verteidigungsrat der DDR, Vorsitzender Honecker, mitteilte, sollte zwischen dem 30. und 35. Tag die französisch-spanische Grenze erreicht sein. Schon 1980 war vom Nationalen Verteidigungsrat die Einlagerung von 4,9 Milliarden Mark sogenannten Militärgelds beschlossen worden, das im besetzten Gebiet der dortigen Währung gleichgestellt werden sollte. Der Blücherorden für Tapferkeit wurde 1985 gestiftet. Von ihm wurden 8.000 Stück im sogenannten Ordenskeller des DDR-Verteidigungsministeriums in Strausberg gefunden, zusammen mit den Marschall-Schulterstücken für den Minister, der bei Ausbruch der Kampfhandlungen befördert werden sollte. Gorbatschows Amtsantritt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Jahre 1985 hat an diesen Angriffsplanungen nichts geändert. Die Nationale Volksarmee hat besonders in den Jahren 1985 und 1986 den Großangriff auf Ballungsgebiete und Städte geübt, auch die Einnahme von West-Berlin. Auf dem Truppenübungsplatz Lenin, etwa 30 Kilometer vom Kontrollpunkt Dreilinden entfernt, ist für das Üben des Häuserkampfes eine Potjomkinsche Stadt geschaffen worden, die alles enthält, was zu einer Großstadt wie Berlin gehört. Airport, Bar, Kino, Hotel, Schule, zwei U-Bahn-Eingänge, ein Stück Kanal, einen Brückenkopf und Firmenschilder von Privatbetrieben. Diese Anlage ist erst 1988 fertiggestellt worden. Eine Spezialkompanie der 1. motorisierten Schützendivision trainierte auf einem Ausbildungsplatz für chemische Waffen den Flammenwerfereinsatz beim unterirdischen Eindringen auf Westberliner Gebiet. Zum geplanten Angriffskrieg des Warschauer Paktes und in diesem Rahmen zur Eroberung Westberlins ist es nicht gekommen, weil die NATO in ihren Verteidigungsanstrengungen nicht nachließ und an der Spitze der Sowjetunion keine Wabank-Spieler standen. Aber die militärische Überrüstung und der überdimensionierte Sicherheitsapparat haben wesentlich zur Implosion der kommunistischen Herrschaft in den Jahren 1989 bis 1991 beigetragen. Welche Kenntnisse hatte der Westen von den vorab genannten Plänen? Wie wollte er antworten? Darum geht es vor allem in dem nun folgenden abschließenden Interview mit Kurt Neubauer von 1968 bis 1978, sozialdemokratischer Innensenator von Berlin-West. Die Fragen stellte Petra Wanke aus unserem Berliner Studio. Herr Neubauer, die kommunistische Machtübernahme, hat man das abgetan als Wahnvorstellung, auch als Polemik kalter Krieger, oder wussten Sie damals von Plänen, dass West-Berlin erobert werden sollte? Ja, wir hatten natürlich die sehr aufmerksam verfolgt, was auf der anderen Seite der Mauer, die ja damals noch stand, passierte. Und wir wussten natürlich, dass man dort drüben Vorbereitungen traf für eine eventuelle Übernahme der Macht in West-Berlin. Das war uns bekannt, das war uns seit den Ende 50er Jahren, frühen 60er Jahren durchaus bekannt. Und zu bestimmten Zeitläufen, Ende 57, Khrushchev-Ultimatum, war das besonders aktuell. Wussten Sie denn auch ganz konkret etwas über die Pläne? Oder war Ihnen nur bekannt, da gibt es Pläne, aber was drinsteht, wussten Sie eigentlich nicht so genau? Nun war uns natürlich nicht jede Einzelheit bekannt. Wir kannten die Organisation der Betriebskampfgruppen, zum Beispiel, die ja eine bedeutsame Rolle in einem solchen Falle übernehmen sollten. Wir wussten, dass die NVA in bestimmten Bereichen auf einen solchen Punkt vorbereitet wurde, auch in bestimmten Einrichtungen, Kasernen, die außerhalb Berlins lagen. Und in denen solche Dinge, also Übernahme einer Stadt, Straßenkämpfe und was dazugehört, durchaus trainiert wurde. Wusste denn auch die andere Seite wiederum, dass Sie von den Plänen Kenntnis hatten? Ach, davon gehe ich mal aus. Ich meine, die haben uns ja nicht unterschätzt. Wir wussten eine Menge von denen und die wussten natürlich auch eine Menge von uns, ja. Wie funktioniert sowas, Herr Neubauer? Jetzt kann man es ja vielleicht im Nachhinein auch verraten. Wie kamen Sie an die Pläne oder wie bekamen Sie davon Kenntnis? Na Gott, Sie müssen ja die Zeit sich noch einmal vor Augen halten. Da war Berlin natürlich Tummelplatz von allen Geheimdiensten. Unseren, den Alliierten, den Östlichen, alles traf sich hier. Und da ist manches von V-Männern, Agenten oder wie immer man die nennen will, die sowohl für die eine als für die andere Seite arbeitet, ist natürlich durchgesickert und bekannt geworden. Wenn Sie also Kenntnis hatten, dann konnten Sie sich natürlich auch dementsprechend vorbereiten. Wie sahen denn die Vorbereitungen des Westens aus? Ja, wir konnten uns vorbereiten, sagen wir mal, insoweit nur mangelhaft, als wir wussten, wenn ein solcher Fall eintritt, dass die Sowjets also bereit sind, West-Berlin zu kassieren, dass wir dann nur sehr bedingt uns hätten verteidigen können. Berlin ist militärisch zu keinem Zeitpunkt zu halten gewesen, auch nicht mit den alliierten Soldaten, die ja zahlenmäßig nie sehr stark waren. 10.000 insgesamt gegen eine militärische Übermacht der anderen Seite, hätten die nichts ausrichten können. Wir haben uns vorbereitet darauf, mindestens wenn ein solcher Fall eintritt, eine gewisse Zeit durchhalten zu können. Und dafür sind Einrichtungen geschaffen worden, sowohl von den Alliierten als auch von uns, etwa unter der Innenverwaltung, eine Einrichtung, in der Notunterkünfte installiert waren, Notsender, über die man sich hätte an die Bevölkerung wenden können, jedenfalls eine gewisse Zeit. Und das waren die einzig möglichen Vorbereitungen. Und wie lange, meinen Sie, hätten Sie durchgehalten? Und wie hätte dann diese Zeit ausgesehen, in der Sie durchgehalten hätten? Das ist schwer zu sagen. Gott sei Dank ist sie nie eingetreten. Also, und wir haben auch alle gehofft, dass es einen solchen Angriff auf Berlin nicht gibt. Wie lange wir das ausgehalten hätten, weiß ich nicht. Hätte auch davon abgehangen, wie stark die andere Seite angegriffen hätte. Ne? Gab es denn da eine gute Zusammenarbeit zwischen der Innenverwaltung, der Sie ja nun überstanden, und den Alliierten? Ja, natürlich, eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir unterrichteten uns gegenseitig und es wurden gemeinsame Übungen abgehalten. Es wurden regelmäßig Übungen abgehalten, auch in den Bezirksämtern und den sonstigen Einrichtungen, Alarmübungen. Das ist mit den Alliierten außerordentlich sauber abgestimmt gewesen. Sie sagen, West-Berlin hätte im Grunde kaum eine reelle Chance gehabt. Aber die Eroberung West-Berlins war ja wahrscheinlich nur ein Teil einer Gesamtstrategie des Warschauer Paktes. Ja, das ist richtig. Natürlich, wenn die Sowjets West-Berlin angegriffen hätten, wäre das nach allen Aussagen der Alliierten der Kriegsfall gewesen. Aber das ändert nichts an meiner Feststellung, dass wir uns hier militärisch hätten nicht halten können. Wir hätten unten in den Kellern gesessen und hätten darauf gewartet, dass die irgendwann kommen. Ne? Inwieweit hat Sie das denn in Ihrer alltäglichen Arbeit bedroht? Auch das hat mich nicht alltäglich bedroht. Es gab Augenblicke, Khrushchev-Ultimatum, um ein solches Beispiel zu nennen, wo das aktuell war. Sonst gab es keine politische Situation, in der man ernsthaft annehmen konnte, dass ein solches Ereignis eintritt. Hatte denn die Bevölkerung auch Kenntnis davon? Nee, Gott sei Dank nicht. Die Bevölkerung hat nicht alle Einzelheiten gekannt und wir hatten auch gar keine Absicht, die zu beunruhigen, etwa alle 14 Tage zu sagen, da passiert wurde, da könnte was passieren. Nein, die Bevölkerung wäre in einem solchen Falle erst kurzfristig unterrichtet worden. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, Herr Neubauer, haben Sie je damit gerechnet, dass es tatsächlich so weit kommt oder war für Sie dies doch sehr weit weg? Also, ich will mal so sagen, nee, ganz ernsthaft habe ich nie damit gerechnet. Soweit wir die politische Situation überblicken konnten, war uns eigentlich klar, dass die Sowjets nie so weit gehen würden. Aber man konnte ja nie ausschließen, ob nicht irgendjemand durchdreht. Aber das haben sie nicht. Sie haben sich so weit auch darauf festlegen lassen, dass die westlichen Alliierten zu ihren Versprechungen stehen. Und einen Krieg wollte wohl keiner riskieren, mit Recht. Die Pläne, die man jetzt in der GAUK-Behörde gefunden hat, die deuten ja darauf hin, dass sogar noch Anfang und Mitte der 80er Jahre solche Pläne zur Eroberung Westberlins bestanden haben. Überrascht Sie das? Nee, das überrascht mich überhaupt nicht. Das System da drüben, das musste die Leute immer in Alarmstimmung halten. Und die haben natürlich laufend davon geredet, das gehörte ja auch zum Programm der politischen Schulung, dass die Kapitalisten sie überfallen wollen und dass sie dauernd bedroht werden. Es war ja ein Stück der Selbsterhaltung dieses Systems, sich selber unter Druck zu setzen. Nee, das hat uns überhaupt nicht überrascht. Wir erfahren jetzt natürlich zusätzliche Einzelheiten, was die alles gemacht haben, was zum Teil also heute nahezu lächerlich klingt. Nicht? Was zum Beispiel? Naja, die Art der Übung und was sie alles vorbereitet hatten, da waren ja schon der Dienstgrade festgelegt, wer was und wo übernimmt, das war natürlich alles, also ein bisschen Zirkus auch. Vielleicht auch vergleichbar eben mit solchen allgemeinen Planspielen, wie sie meinetwegen auch bei der NATO durchaus ja wohl gegeben hat. So ist das wohl, ja. Da gleichen sich die beiden Seiten erheblich. Ja. Das war Hintergrund Politik. Heute Geschichte aktuell, wie West-Berlin erobert werden sollte. Eine Sendung von Otto Wenzel. Redaktion Peter Joachim Lapp.